Am Anfang, da warst du der netteste Mensch, den ich jemals getroffen hab. Der lustigste, mit dem ich jemals gesoffen hab, weil du so lieb und so offen warst. Du hast mir eine rosane Brille gegeben, ich hab sie mir aufgesetzt. Doch irgendwann dachte ich, was das hier für ein Leben, Mann, alles nur aufgesetzt. Du bist verführerisch, du bist laut und bleibst im Gedächtnis. Und wenn man dich sieht, dann denkt man niemals, du willst aber schlecht. Du hast mir erklärt, warum das, was ich fühle, nicht echt ist. Und ich hab dir geglaubt, zu lange geglaubt, mich selber vergessen. Doch irgendwann macht es Klick. Es waren einfach viel zu viele Tränen. Ich fing an, das Ganze zu verstehen. Und dann hab ich den Braten gerochen, du hast mich gefickt. Und genauso machst du das mit Leben. Doch man kann es von außen nicht sehen. Wenn ich dran denke, dann könnte ich kotzen. Du verstellst dich, dass jeder dich mag. Machst dein Opfer, bist eigentlich hart. Du hast so viel schöne Sachen gesagt. Und davon ist nicht mal ein Prozent wahr. Es tut so weh, ich hab dich damals ganz anders gesehen. Ich hab gedacht, du würdest mich verstehen. Ich hab gedacht, ich würde niemals sehen. Ich hab gedacht, ich kann mit dir mein Leben. Ich musste lügen, wenn ich sagen würde, ich habe dich nie geliebt. Ich musste lügen, wenn ich sagen würde, ja, ich will nicht wieder dich. Ich musste lügen, wenn ich sagen würde, du hast mir nicht weh getan. Du hast mir gezeigt, was ich nicht will, und dafür danke ich dir jeden Tag, jeden Tag. Könnte ich die Zeit jetzt zurücknehmen, Baby, glaub mir, hätte ich heute die Wahl. Hätte ich niemals das Haus verlassen am Tag, wo wir uns das allererste Mal sahen. Ich wollte Frieden, du machst es in Kriegen, darauf dir sind Werte egal. Du bist immer am Lügen, nur unzufrieden, ich glaub langsam, du merkst es nicht mal. Und du bist so geschickt, denn du konntest schon immer gut reden. Die Fakten wieder zu verdrehen und die Suppe wieder neu zu kochen, das ist doch kein Trick. Du wolltest mir niemals was geben, du wolltest mir nur etwas nehmen. Und am Ende hast du es gebrochen, du tust mir leid. Denn ich glaub, im Innern bist du so klein. Wenn ich neben dir bin, spür ich dein Neid. Sag mal, was gegen dich gibt es nur Streit. Karma kommt, irgendwann bist du allein. Ich werd nie mehr an mein Handy rangehen, wenn ich deine Nummer wieder mal seh. Ich hab gelernt, daraus hast du gespielt. Durch meine Narbe bleibt von dir bestehen. Ich musste lügen, wenn ich sagen würde.